Hallo bei Giga auf NBC. Ich bin die Katrin at giga.de und ich habe heute hier bei mir die Christine Pussy at aol.com.de. Hi. Und du hast ja wirklich eine unheimliche Geschichte erlebt, ja? Erzähl doch mal, Christine Pussy at aol.com.de. Naja, also das war so, ne? Dass ich wie immer so durchs Netz chatte und hab da gerade eine super Konver mit einem laufen. Ja, und da kam das halt so mit diesem Realtime-Meet. Das, glaube ich, müssen wir noch mal genauer erklären, was das jetzt bedeutet, ja? Also Realtime-Meet, das ist praktisch ein Realtime-Contact außerhalb des Netzes. Wie außerhalb des Netzes? Naja, also wenn man halt so realtime-mäßig unterwegs ist, ne? Wie realtime? Naja, also du stehst auf, ne? Und machst den Rechner aus und dann... Was, du machst den Rechner aus? Wie geht das? Du meinst doch nicht etwa, dass sie da raus sind aus ihrem... Die haben sich getroffen, klar. Nein, in echt? In echt, hier mit allen und so. Total. So mit Anpacken und so. Nein. Gibt es nicht. Hören Sie so gerne Musik? Oh, die Musik stört mich nicht. Da kann ich mich ruhig bei unterhalten. Los geht's! Das wird krass. Bye. ist aber eine sexy Stimme. Yeah. Ich war bis jetzt am Ende nichts geblieben von der Hoffnung und der Liebe. Telefon und nicht über diese Nummer. Ganze nochmal mit Schwung. Thank you. waren zwei, die zwei. Das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Rund in Afrika, ja, da war man schon. Und Australien, ja, das kennt man schon. In Amerika, da gibt's auch nichts Neues. Da kommt man die Idee und die ist heiß. Geld haben wir kein, so was Schleit haben wir genug. Jetzt machen wir. Blind Date arrangiert hat. Hey, hey, hey, DJ! cool gesagt. Und du bist mitgegangen, hast mich gar nicht gefragt. Ihr tanzt durch die Disco, du bist verdammt gut drauf. Ja, er frisst dich beinahe schon mit den Augen auf. Hättest du mich denn wirklich für so blöd? Glaubst du denn, ich merk es nicht, dass zwischen euch was geht? I saw you crying at the disco. greifen mich so Dinge an, denen ich nicht widerstehen kann. Ich frag die Verkäufer, was kosten denn die? Die sind wohl neu, denn die sah ich noch nie. Es war schon so kurz vor Ladenschluss, da fragte sie, meinen Sie den Jägerfuß? Und ich sagte, gib mir mal die dicken Dinger, die möchte ich unbedingt probieren. Dort sind die dicken. Komm, gib mir mal die dicken Dinger, die würden mich voll inspirieren. Komm, was sind die dicken? Komm, gib mir mal die dicken Dinger, pack sie mir gleich alle ein. Dort sind die dicken, Mann. Gib mir mal die dicken Dinger, die zieh ich mir gleich alle rein. Französin, das hörte ich gleich, denn bei Französisch kenn ich mich aus. Ja, ja, ja. Sie waren so süß und schnuckelig, ich nahm sie gleich mit nach Haus. Im Haus nur schon packte ich sie dann aus, ich war einfach hin und weg. Ich nahm sie alle einfach in den Mund, denn dicke Dinger sind doch gesund. Oder etwa nicht? Und ich sagte, gib mir mal die dicken Dinger, die möchte ich unbedingt probieren. Was sind die Dinger? Komm, gib mir mal die dicken Dinger, die würden mich voll inspirieren. Oh, was sind die Dinger? Komm, gib mir mal die dicken Dinger, pack sie mir gleich alle ein. Was sind die dick, Mann? Gib mir mal die dicken Dinger, die zieh ich mir gleich alle rein. Ja, Geheimtipp. Fahrt voll drauf ab. Ja, ja, ja, geil! Leiser den Schmarrn. Die Prärie, alles war wunderbar. Da kam ein weißer Mann, wollte bauen Eisenbahn. Häuptling geht bös nach Haus und er gräbt Kriegsbeil aus. Seine Frau nimmt ihm Kick, Kriegsbeil und lass so weg. Sprach der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwerster Beruf. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwerster Beruf. Häuptling schrie ziemlich laut, fuhr fast aus roter Haut. Seine Frau nahm sich Pfeil, stach ihn ins Hinterteil. Der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwerster Beruf. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, Wild ist der Westen, schwerster Beruf. Jetzt macht's einmal leiser den Schmarrn. Yeah. tocar la guitarra. Auf der Wolke ¿Quieres tocar la guitarra? Auf der Wolke ¿Quieres tocar la guitarra? Auf der Wolke Nummer 4 sitzt Engel Rudi und hat Lust auf ein Bier. Und er träumt von Currywurst, Buletten, Rotkohl und Kompott. Über Hamburg steigt er ab und fliegt den nächsten Imbiss an. Und er fühlt sich neu geboren, nur die Flügel gehen nicht ab. Wenn es klopft an der Tür, will ein Engel zu dir. Zeig ein Herz und mach auf, denn er sucht ein Zuhause. Von Wolke 4. Der liebe Gott ist schon ganz glas. Nummer 4 ist wieder weg auf ein Glas. Und er ruft die Erde an. Suche den Mann, der fliegen kann. Doch Rudi will nicht mehr zurück. Er ist der Himmelsmacht entrückt. Nur die Flügel sind geblieben. Als Souvenir von Wolke 4. Wenn es klopft an der Tür, will ein Engel zu dir. Zeig ein Herz und mach auf, denn er sucht ein Zuhause. Er trinkt gerne ein Bier und ist doch anders als wir. Von Wolke 4. Never gonna change. Never gonna change. Never gonna change my love. Never. ist wie ein Spielplatz für uns und wir. Noch ist Bonn, Bonn, Bonn, ist voll. Herz und Soos verlieren. Sie fragen, are you man enough for me? Bescheiden zeig ich doch gerne her, was Teppichluder wollen. Man nennt ihn nicht umsonst das Bob-Genie. Doch immer es war dunkel, da hört jeder ein Geräusch und sieht in seinem Haus die Mystic Lights. Beladen mit ner Flinte schießt er nackt durch den Wald. Die Feuerspritze knallt Strangers bei Night. Vergesst nicht, euch zu entraxeln.